mich immer eine gewisse Faszination. Gefragt, was ich da sehe, konnte ich allerdings selten eine befriedigende Antwort geben. Deshalb hoffte ich immer, dass man mich nicht drannehmen würde im Erdkundeunterricht. Wenn ich mich still verhalte, ich erfreute mich an den Pfeilen und Linien, Farben und Formen und versuchte zu begreifen. Doch je intensiver ich darüber nachdachte, desto schwindeliger wurde mir. Vergleichbar den allerersten Zügen an einer Zigarette oder dem Gefühl nach einem leidenschaftlichen Zungenkuss. Die Karten entwickelten ein Eigenleben. Verschiedene große, rote und schwarze Punkte im Verdichtungsraum Rhein-Ruhr, das könnte zeigen, wo die verliebtesten und wo die frustriertesten Menschen wohnen. Natürlich geht es um Ballungsräume, steht ja auch daneben. Aber reicht es nicht zu wissen, im Ruhrgebiet leben mehr Menschen als etwa im Wendland? Das war ja Zonenrandgebiet. Damals gab es noch die DDR. Ein Ort, wo ich nicht mehr hinkomme, denn es gibt sie nicht mehr. Vielleicht war die Fragestellung die falsche. Jahrelang habe ich mich gefragt, was schiefgelaufen ist. Aber es lief ja alles richtig. Ich war nur faul. Ich bin eine faule Sau, jetzt ist es raus. Noch nie habe ich mich besonders angestrengt für irgendetwas. Vieles fiel mir leicht und flog mir so zu, doch selbst dann war ich meist zu faul, es zu fangen, und klappt etwas nicht auf Anhieb, verliere ich sofort die Lust. Ich muss noch die Wäsche aufhängen, wie beim Deuten dieser Karten im Erdkundeunterricht. Was sehen wir auf der Karte? Harzwasserversorgung. Blaue Kreise und hellblaue Kreise in verschiedenen Größen, die sich teilweise überschneiden. In Eisleben hat es Buntmetallverhüttung. Das zeigt die Karte 2 auf Seite 5. Schön bunt ist auch die Raumordnung und Landschaftsplanung einer Stadtregion am Beispiel des Verbandes Großraum Hannover. Vielleicht wäre jetzt eine Transferleistung gefragt, wenn ich die Luft anhalte. Ich sehe nicht ein, warum nicht alles einfach und angenehm sein kann. Zum Beispiel habe ich einen Beruf, der macht mir Spaß. Leider sind die Verhältnisse so, dass extremer Termindruck an der Tagesordnung ist. Dazu gesellen sich chronischer Personalmangel, schlechte Arbeitsbedingungen und fachfremde Aufgaben, sodass mir die Tätigkeit, die ja eigentlich Spaß macht, schon bald keinen Spaß mehr macht. Das geht allen anderen auch so. Und alle scheinen das zu akzeptieren. Man schimpft gegen Zähne im Frühstücksraum über die Kollegen, über die Chefs, über die Arbeit, über die Kunden, über die Autofahrer, über die Ungerechtigkeit, über die blöde Kaffeemaschine. Alle sind total gereizt, aber was soll man machen? Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Die Aufgabe des Kartografen ist die Visualisierung und Verwaltung von Geodaten. Dazu erstellt und aktualisiert der Kartograf aus raumbezogenen Daten aller Art mit digitalen Techniken topografische Karten, thematische Karten und kartenverwandte Darstellungen sowie Präsentationsgrafiken und multimediale Produkte. Quelle. Warum nur hören sich Beschreibungen von Berufsbildern immer so hölzern an und kommt es nur mir so vor? Oder wirken die Azubis in dem Film nicht alle wie ferngesteuert? Wo ist da die echte Begeisterung, Themenwechsel? Früher konnte ich mir nicht vorstellen, älter als 25 zu werden. Dann wurde ich 25, dann 26 und so weiter. Das ist bekannt, wenn ich die Augen zumache. Ein Jahr folgt auf das andere. Man kann keines auslassen und noch eines wiederholen. Nach A kommt B, kommt C, kommt D. Ich muss die Wäsche aufhängen. Erst muss die alte Wäsche abgehängt werden. Erst muss der Wäschekorb geholt werden. Der Wäschekorb muss erst ausgeräumt werden. Die Wäsche muss in den Schrank sortiert werden. Die Hemden müssen erst gebügelt werden. Das Bügeleisen muss aus einem anderen Schrank geholt werden. Das Bügelbrett muss aufgestellt werden. Die Verlängerungsschnur muss in die Steckdose gesteckt werden. Wir könnten ein bisschen Musik dazu hören. Nein, Radio ertrage ich jetzt nicht. Welche CD? Welche CD? Wo ist nochmal die CD hin? Wir könnten einen Tee dazu machen. Der Wasserkocher muss gefüllt werden und eingeschaltet werden. Ein Teebeutel muss in die Teetasse getan werden. Ein alter Beutel muss erst noch entsorgt werden. Wir brauchen Honig in den Tee. Ich muss mich hinlegen. Die Decke über den Kopf. Hier findet mich keiner. Das Telefon ignorieren, die Vorhänge zu und warten. Wann kommen sie mich holen? Da sind noch ein paar Zwischenschritte, die ich da Einfachheit halber übergangen habe. Hier geht das ja. Können Sie mir trotzdem folgen? Wenn nicht, nicht schlimm. Sie haben nichts verpasst. Je mehr Ordnung wir schaffen, desto chaotischer wird alles. Der Blick fällt auf das Putzmittel. Das Putzmittel hat hier aber nichts verloren. Ich muss an die Wäscheklammern denken. Ich muss die Hausschuhe suchen. Die Turnschuhe sind im Weg. Ich stelle sie ins Schuhregal. Die Schuhe müssten auch mal wieder poliert werden. Was war es, das ich gleich noch mal tun wollte? Ach ja, in meinem Dirke-Weltatlas gibt es alle Länder der Welt auf dem Stand von 1977. In den meisten Gegenden war ich noch nicht. In den wenigsten war ich. Karl-Marx-Stadt zum Beispiel habe ich bislang verpasst. 1415 HI3. Vielleicht komme ich auch nicht mehr hin. Bis auf den Dachboden reicht es noch. Wäsche aufhängen. Erst alte Wäsche abhängen, dann neue Wäsche aufhängen. Da kenne ich mich aus. Soweit ist alles überschaubar. Ich tue so, als hätte ich es nicht gehört. Ich sortiere die Socken sofort.